WDR 5 Doc 5, das Feature. Immer mehr Türken, vor allem der zweiten Generation, kehren Deutschland den Rücken und ziehen an den Bosporus. Aus den einst belächelten Almancis, den verdeutschten Türken, wie man sie in der Türkei nennt, werden erfolgreiche Mitgestalter der türkischen Gesellschaft. Das nun folgende Feature wurde mit dem Civis-Preis 2012 ausgezeichnet. Willkommen bei Almancaways, Ihrem Existenzgründungsservice für rückkehrwillige Deutsch-Türken. Mein Name ist Fatma Gül und ich werde Sie bei Ihren ersten Schritten in Istanbul begleiten. Almancaways, wir machen die Heimat möglich. Bitte legen Sie jetzt Ihre Kindheitserinnerungen zur Seite. Fotos der anatolischen Dörfer, aus denen Ihre Eltern stammen, in die bereitgestellten Papierkörbe. Die Kassetten mit 80er-Jahre-Musik aus dem Kindheitsurlaub in Izmir geben Sie bitte bei mir ab. Der Pilot würde sich über Musik von Kara Güneş freuen. Ich bin Türkin, aber ich bin nicht 100% Türkin. Und warum bin ich nicht 100% Türkin? Was ist der Unterschied zwischen mir und einer Türkin? Warum kann ich nicht türkisch denken? Ich kann schlafen wie ein Baby, ich kann lachen so laut, weil ich jetzt endlich es weiß. Auch wenn meine Position hier jetzt nicht die Position ist, die ich hatte in München und nicht das Geld verdienen werde wie in München. Ich wollte auch nicht total mich verdeutschen. Also ich möchte auch irgendwie, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, möchte ich auch meine türkischen Wurzeln weitergeben. Aber wenn ich meine türkischen Wurzeln selber nicht weiß, was kann ich denn weitergeben? Nur das, was ich so aus dem Fernsehen und aus meinen Eltern. Ich meine, meine Eltern haben 35 Jahre lang in Deutschland gelebt. Es gibt hier sehr viele Menschen, die wirklich ihren Traum verwirklichen, Türken, die aus Deutschland kommen. Man wird hier sehr gut aufgenommen. Wir sind eine Bereicherung für die Türken, die es hier schon gab und die wiederum eine sehr große Bereicherung für uns. Und das ergänzt sich. Ich war niemals so glücklich wie jetzt. Hundertprozentig sicher, klar. Eindeutig. Es gibt kein Zurück mehr. Back to Bosporus. Existenzgründung auf Deutsch-Türkisch. Von Patrick Batarilo. Bitte nicht vergessen, Sie sind gekommen, um zu bleiben. Also der Unterschied zu der Generation meiner Eltern ist, die haben ja immer dieses Ziel gehabt, zurückzukehren. Dass sie hier arbeiten, Geld verdienen und danach wieder zurückkehren. Aber zu der Generation, die hier jetzt mit dem Gedanken, also jetzt zweite, dritte Generation, die mit dem Gedanken spielen, ist der Unterschied, dass das eigentlich die Heimat sein sollte. Soner Süral vom türkischen Wissenschafts- und Technologiezentrum Berlin. Soner schließt gerade in Computerlinguistik ab. Er lebt in Berlin. Noch. Das ist weniger, hey, ich kehre in die Heimat zurück, in die Türkei, obwohl man mit der Türkei zum Beispiel überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Weil man ja hier geboren und aufgewachsen ist, sondern es ist mehr ein, an einen Ort zu gehen, wo man sich eher heimisch fühlen könnte. Und das ist halt, glaube ich, das Erschreckende, wo wir uns wirklich ernsthaft hier Gedanken machen sollten in Deutschland. Also wir haben ja so eine Art, auch als türkische Akademiker in Deutschland, eine Vorbildsfunktion für diejenigen, die es jetzt nicht geschafft haben zu studieren, denen halt zu zeigen, okay, wenn man sich wirklich anstrengt, dann kann man es halt irgendwie schaffen. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, vor allem im Fall, weil der Fachkräftemangel ja auch so groß ist. Also bevor man sich jetzt irgendwie Gedanken macht, wie man Fachkräfte aus dem Ausland herbekommt, sollte man sich doch Gedanken machen, wie man das, was man hier hat, zu schätzen weiß und die hier belässt. So viel aus Deutschland. Auf unserer Fahrt ins Zentrum von Istanbul hören Sie die Band Zweiraumwohnung. Das Tape ist von Sibel aus München. Die lebt schon hier in Istanbul. Die Pina, die ist auch aus Frankfurt. Dann der Savas, auch aus Frankfurt. Der hat seine eigene Firma hier. Der Bülent, der kommt, glaube ich, aus Stuttgart. Und dann habe ich hier die Elif, die ist bei Mediamarkt. Und dann der Arda, der hat seine eigene Firma, Consulting-Firma. Dann haben wir noch einen aus Schweiz, den Ertan. Der ist, glaube ich, General Manager bei einer Immobilienfirma. Und dann haben wir noch den Attila, unseren Sänger. Dann haben wir hier noch den Argun. Der hat auch seine eigene Firma, selbstständig. Ja, und ich noch. Erster Anlaufpunkt für Deutsch-Türken in Istanbul. Der Rückkehrer-Stammtisch. Das Haus, das wir eben betreten haben, zeigt mit dem Rücken zur İstiklal Caddesi, der zentralen Flanier-, Einkaufs- und Barmeile Istanbuls. Auch jetzt, um 22 Uhr, gilt da Birazdan akraba çıkacağız. Alles so voller Leute, dass, wer nicht aufpasst, versehentlich eine Familie gründet. Es gibt ja auch sehr viele, die in Deutschland geboren worden sind. Die fühlen sich überhaupt nicht angesprochen. Die kennen die Türkei noch von Urlauben. Und deswegen sagen wir, wir sind zurück zu den Wurzeln. Rückkehrer, Stammtisch und Freunde. Nach vorne blicken sie auf die schimmernden Wasser des Goldenen Horns. Durchatmen, sie sind angekommen. Hier beim Rückkehrer-Stammtisch können Sie erste Kontakte knüpfen, privat und geschäftlich. Nun nutzen Sie die Gelegenheit. Das Schönste, am Ende des Abends können Sie sogar getrennt bezahlen, wie in Deutschland. Zumindest können Sie es versuchen. Ich glaube, es ist unsere 7. Location, die wir hier haben. Wir haben Locations oder Restaurants wechseln müssen, weil wir Probleme bekamen mit den Restaurants. Alman Üsülü, so wie wir es in Deutschland kennen, dass jeder das bezahlt, was er isst und trinkt, das gibt es hier in der Türkei nicht. Und deswegen haben auch viele Restaurants Probleme damit. Wir sind ja jetzt mittlerweile jetzt hier 60, 70 Leute und die sind dann überlastet damit, wenn jeder einzeln zahlt. Das ist klassische türkische Musik. Sibel hat das als Kind gerne gehört. Öyle değil mi, Sibel? Oh, als Kind wollte ich überhaupt nicht hierher. Als Kind war das für mich ein Horror, in die Türkei zu kommen. Meine ganzen Freunde im Kindergarten stehen zu lassen oder in der Grundschule dann, jeder fährt nach Italien oder nach Spanien und wir fahren jedes Jahr immer nur in die Türkei zur Familie. Also ich hatte jetzt keinen Urlaub, dass ich jetzt sagen kann, oh, zu meinen Freunden erzählen konnte. Ich habe einen Delfin gesehen oder war den ganzen Tag am Meer. Nein, wir waren ständig bei der Familie. Wir sind zur Tante, zum Onkel, zur Oma, zu einem Opa, zu dem anderen Opa. Da sind wir zu irgendwelchen Cousinen, die so weit entfernt sind, wo eigentlich überhaupt kein einziger Bluttropfen mehr ist. Aber das sind auch Cousinen. Die müssen wir natürlich auch besuchen. Ich habe immer die Essensreste bekommen, weil wir sehr viele Gäste haben und die Gäste bekommen natürlich das Beste vom Besten. Ich musste immer aufräumen und deswegen habe ich den Urlaub immer in der Türkei gehasst. Rückkehrer. Wie findest du eigentlich unseren Rückkehrer-Stammtisch? Sehr gut. Also zum Social Network ist es viel, viel besser als Facebook, weil es persönlicher ist. Und persönliche Kontakte, 1:1, also face-to-face, ist immer vom Vorteil. Sibel, komm mal hierher an die Bar. Erzähl mal, wie es in Istanbul ist. Hadi anlatsana, Istanbul da hayat nasıl? Ich liebe diese Stadt. Die Stadt ist gleichzusetzen wie New York, nur mit orientalischem Touch. Sonst ist es praktisch auch vom Nachtleben identisch. Es ist ein wunderschönes Bild, wenn man irgendwo im Club ist, auf der Terrasse. Jeder trinkt. Die Elektromusik ist so laut. Und man schaut nur auf den Bosporus, die ganzen Lichter brennen. Und man hört den Imam, wie er zum Gebet ruft. Und jeder tanzt und der Imam ruft zum Gebet. Morgens um 5. Man denkt, wenn man jetzt gerade seinen Gin Tonic in der Hand hat und man hört den Imam und dann denkt man sich, soll ich jetzt einen Schluck nehmen oder soll ich nicht nehmen? Haben deine Eltern sich eigentlich gefreut über Back to Bosporus? Meine Eltern waren beängstigt eigentlich, weil sie konnten nicht verstehen, warum ich ein sicheres Leben in Deutschland für ein chaotisches, unorganisiertes Leben mich entschieden habe. Und meine Eltern leben jetzt schon seit 45 Jahren in München, sind, wie das so schön heißt, eben bei uns Deutsch-Türken. Und mein Vater liebt München, weil es sehr ordentlich ist, alles ist organisiert. Es ist sicher. Sicherheit scheint nicht deine Priorität zu sein. Oder warum hast du sonst einen gut bezahlten Job bei einer deutschen Bank aufgegeben? Das Gefühl in München, es war alles irgendwie organisiert, kontrolliert. Ein Zwang. Und hier ist es eher, fühle ich mich frei. Es gibt keinen Konkurrenzkampf. Wenn man was kann, kann man hier etwas erreichen. Hier sind wir wieder bei Back to Bosporus, unserem Quiz für Deutsch-Türken in der Türkei. Spielen Sie um einen festen Job mit geregelten Arbeitszeiten bei einer internationalen Firma in Istanbul. Ein bisschen Glück braucht schließlich jeder. Rukiye, ich mag Ihr Haar. Danke. Wir fangen leicht an. Wie viele Deutsch-Türken mit deutschem Universitätsabschluss wollen laut einer aktuellen Studie dauerhaft in die Türkei ziehen? Rukiye, sind es A, kein einziger, denn wer wäre schon so blöd? B, jeder Zehnte, denn ein paar Verrückte gibt es immer? Oder C, mindestens jeder Dritte? Meine eigene aktuelle Studie in Istanbuler Cafés ergibt D, alle. Nein, ganz klar. C, mindestens jeder Dritte. Oh, das war richtig. Nächste Frage. Auf wen muss Deutschland da in Zukunft verzichten, Rukiye? Sind es vor allem A, Orientalisten, B, Islam- und Terrorwissenschaftler, C, Leute, die später einmal irgendwas mit Medien machen wollen, oder D, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler? Meine Eltern haben mir immer gesagt, was Solides mit Aufstiegschancen. Also, Terrorwissenschaften. Nein, Quatsch. Wieder D. Ganz eindeutig. Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler. Richtig! Bitte einen Riesenbeifall für Rukiye! Ein neues Leben in der Türkei. Schauen wir uns doch mal an, wie es ihren Vorgängern geht, die schon etwas länger hier sind. Sibel kennen Sie ja schon. Sie ist aus München und macht seit ein paar Monaten ein Praktikum in einer kleinen deutsch-türkischen Firma am Galata-Turm. Ich will ein Praktikum machen in Istanbul, um wirklich zu wissen, was ich wirklich machen will. Dann habe ich gekündigt, bei der SZ eine Anzeige gesehen von Manzara Istanbul und bin nach Istanbul gefahren. Emine ist schon etwas länger in der Türkei als Sibel. Als sie herkam, wollte sie eigentlich nur ihren Vater in Izmir besuchen. Nach über 30 Jahren Arbeit bei einer Aschaffenburger Baufirma lebt ihr Vater nämlich wieder in der Türkei. Für der Papa, so die Tochter. Und der Job, Emine? Es war doch eigentlich nur ein Besuch. Als ich in Izmir war, rief mich eines Tages ein Freund an, meinte, du bist ja auch noch auf Jobsuche. Ich kenne da eine Baufirma, die suchen gerade eine Architektin. Bewirb dich doch. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war eine Basketballhalle und der Bauherr war die Stadt Izmir. Sie sehen, was möglich ist. Emine, die diplomierte Architektin, hat sich ausgerechnet in der Türkei in einem Männerberuf eine Position erobert, die sie sich in Deutschland immer gewünscht hat. Bauleiterin in Izmir an der türkischen Westküste. Da musst du immer gucken. Zwei Augen reichen nicht hier. Alles gut soweit. Nur der Verkehr. An den sollten Sie sich besser schnell gewöhnen. Da muss man 4-8 Augen haben hier. Hinten, rechts, links, vorne, hinten. Wirklich, musst du immer gucken. Vor 50 Jahren hätten sie es in Istanbul mit 1,3 Millionen Menschen zu tun gehabt. Heute sind es über 13 Millionen. Klaustrophobische Tendenzen, bitte abschminken. Die blinken rechts und dann auf einmal erwähnen nach links. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Ich habe sehr, sehr viele Unfälle gesehen und unsinnige Sachen. Deswegen, ich bin ganz diszipliniert, wie ich in Deutschland gelernt habe, wie mir mein Fahrlehrer gezeigt hat in Deutschland und immer gucken. Und diese deutsche Disziplin, also Gott sei Dank habe ich das ja übernommen in den 42 Jahren, fahre ich so. 15 Haber Bülteninde gelişmeleri aktarmak üzere yeniden birlikteyiz. Vertrauen ist ja sehr wichtig im Geschäftsleben und so weiter, das sehr gut in Deutschland, aber in der Türkei ist ja so ein Wirtschaftssystem, was in den 20er, 30er Jahren in Deutschland war. Also das wilde Kapitalismus ist erst jetzt in der Türkei, ist noch nicht vorbei. Hier gibt es sehr viele Chancen, also 7%, 8% Wirtschaftswachstum. Darf ich Ihnen vorstellen, Azmir Ardıç, seit 3 Jahren Wirtschaftsanwalt in Istanbul. Geboren, wo nochmal, Azmir? Geboren in Gummersbach im Oberbergischen Kreis bei Köln. Dort mit schlechten Noten und mangelnden Sprachkenntnissen auf die Hauptschule. Ich fasse das eben mal zusammen. Noch in der Schulzeit wurde Azmir von seinen Eltern in die Türkei geschickt. Hier war er plötzlich Musterschüler. Zum Studium dann wieder nach Deutschland, jetzt endgültig in der Türkei. Da steht halt, nach den Azmir Ardıç geboren 1978, erwirbt alle Rechte zur Ausübung des Berufs der Rechtsanwaltschaft. Magisterdiplom von Freiburg und Juradiplom von Ankara. Wie leicht ist dir denn deine Existenzgründung in Istanbul gefallen, Azmir? Das hat mir schon sehr viel Energie gekostet. Ich habe also zuerst die ganzen Verbindungen mit den Deutschen, mit der deutschen Botschaft bin ich in Kontakt getreten, also mit der deutsch-türkischen Wirtschafts- und Handelskammer bin ich in Kontakt getreten und so ergibt sich die Sache. Und jetzt? Wie läuft's? In der Türkei war ich immer erfolgreich, also im Studium, im Referendariat, im Geschäftsleben. Aber das ist ja schon ein ganz schöner Karrieresprung. Erst in Deutschland auf der Hauptschule und jetzt erfolgreicher Wirtschaftsanwalt in der Türkei. Unter anderem für wichtige deutsche Unternehmen. Ja, das war so, weil das System ist ja in Deutschland irgendwie so aufgebaut. Nach der Grundschule wird man ja sofort klassifiziert. Und die Klassifikation erfolgt ja danach, welche Noten man hat. Und wenn man von einer Gastarbeiterfamilie ist, kann man sich sehr schwer gegenüber einem Kind behaupten, der Sohn eines Anwalts ist oder eines Arztes ist. Und noch dazu zu dieser Gesellschaft gehört. Ich gehöre nicht mal zu der deutschen Gesellschaft. In der Familie wird Türkisch geredet oder gebildetes Türkisch, einfaches Türkisch. Auf der Straße Deutsch, alles durcheinander und da hatte ich nicht sehr viele Chancen. Yeah, it's the boss, baby. AKA Deluxe, yeah. Afro, Cesar, this is Hamburg, Stuttgart, Istanbul, let's go. Keine Existenzgründung ohne Vergangenheitsbewältigung. Da wir nun schon beim Thema sind... Ich habe hier was vorbereitet mit einigen Deutsch-Türken, die schon länger hier sind. Stimmen Sie das mal mit Ihren Erfahrungen ab. Die Musik ist von Ceza, einem türkischen Rapper. Etwas erwartbar bei diesem Thema, aber ich mag Ceza. Einfach so. Der ist übrigens von Istanbul nach Berlin gezogen. Vielleicht, weil er sich mal öffentlich im Fernsehen beim türkischen Volk entschuldigen musste. Für einen ziemlich normalen Rap-Auftritt mit nichts als ein paar Schimpfwörtern. Ich wurde nie diskriminiert. Man sollte sich nicht dauernd verstecken. Wenn man nur ständig mit seinen Leuten rumläuft, erscheint dir jeder Blick, alles was fremd ist, eigenartig. Also ich heiße Emine Şahin und wenn ich mich am Telefon so mit Emine Şahin vorgestellt habe, haben viele meinen Namen als Schein, also wie Sonnenschein. Ich habe manchmal Briefe bekommen, Ermine Şahin, wie der Sonnenschein. Und es fand ich schon lustig, dass die Leute mich als Deutsch gesehen haben. Also ich meine, wenn man so heißt wie, wenn man Nachnamen hat mit vielen Üs und Ös und Gs, Leute, tut mir leid. Nee, diskriminiert wurde ich nie, aber ich habe oft Fragen bekommen, wo ich oft den Wunsch hatte, einfach nur abzuhauen oder zu sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ich hatte nur einmal ein Problem, da habe ich mit meiner Schwester eine Wohnung angeschaut. Ich habe da angerufen, habe gesagt, Emine Şahin, wir würden uns gerne die Wohnung anschauen. Ja klar, kommen Sie sofort vorbei, die Wohnung ist noch zu haben. Habe ich mich mit meiner Schwester hingesetzt ins Auto, bin eine halbe Stunde hingefahren, wir haben geklingelt. Und dann macht sie die Tür auf, meinst du, die Wohnung ist weg. Warum trägst du kein Kopftuch? Bist du versprochen worden? warum schlagen die türkischen Männer ihre Frauen? Ich so, wie, die ist weg. Ja, wir haben doch vorhin angerufen. Nee, die ist jetzt weg. Dann habe ich meinen Fuß zwischen die Tür gestellt und habe gesagt, wie, es geht doch einfach nicht. Sie haben gesagt, wir können uns die Wohnung anschauen. Ja, aber da wusste ich nicht, dass sie Ausländerin sind. Wenn man auch irgendwie diese Hürden überspringt, da kommt man auch nicht sehr weiter. Also in Deutschland gibt es nicht sehr viele Professoren mit ausländischem Hintergrund. Da gibt es nicht mal Frauen, die Professor sein können, besonders in der Juristerei. Da muss man halt, 90% sind Männer. Männer und Deutschen. Das ist in der Türkei sogar 30%. Also Frauenanteil von Professoren an den juristischen Fakultäten ist 30%. Ist viel besser als in Deutschland. Hier sind wir wieder bei Back to Bosporus, unserem Quiz für Deutsch-Türken in der Türkei. Spielen Sie um einen festen Job mit geregelten Arbeitszeiten bei einer internationalen Firma in Istanbul. Die nächste Runde, Rukiye. Aber halt! Sie haben bereits 400 Punkte gesammelt. Wenn Sie jetzt aufhören, könnten Sie die einlösen. Zum Beispiel gegen einen bürokratiefreien Antrag auf die türkische Staatsbürgerschaft. Nee, ich habe ja einen deutschen Pass. Mit einem EU-Pass reißt es sich besser? Das haben Sie gesagt. Aber Sie wollen in der Türkei bleiben? Natürlich, aber für die Aufenthaltsgenehmigung reicht der deutsche Pass. Wir kommen zu einer historischen Rückkehrerwelle noch ohne deutsche Pässe als Sicherheitsnetz, Rukiye. Konzentration. Wie hoch war die Summe, die die Regierung Helmut Kohl als sogenannte Rückkehrerprämie in den 80er Jahren auslobte? Bekam, wer freiwillig in die Türkei zurückgekehrt wurde, A. 5.000 D-Mark, B. 7.500 D-Mark, C. 10.500 D-Mark oder D. einen feuchten Händedruck? Den feuchten Händedruck, den habe ich jetzt bekommen. Nein, im Ernst. Also, ich würde sagen, so wenig Investment wie möglich. Antwort A. 5.000 D-Mark. Rukiye. Helmut Kohl hatte angekündigt, die Zahl der Ausländer in Deutschland zu halbieren. Das ist ein Tipp, oder? Also C. 10.500 D-Mark für eine wirklich samtene Abschiebung. Richtig, richtig. Ich mag sie eben, Rukiye. Wir sind hier bei Back to Bosporus und Sie, Rukiye, brausen weiter an allen Hindernissen vorbei. Ich würde nie in meinem Leben, also so wie die fahren, eine Einbahnstraße so entgegengesetzte Richtung fahren oder was. Aber das ist halt Istanbul. Die kennen irgendwie keine Verkehrsregeln. Ich weiß nicht, wie die Führerscheine erlangen hier. Ich habe eine so eine spaßhalbe in unserem Taxistand Umfrage gestartet. Ich habe gefragt, kennt ihr denn alle Verkehrsschilder? Die haben gesagt, nee, also wir kennen nicht alle. Ich staune über die Fernfahrer, die nach Deutschland fahren. Die müssen einen Kulturschock erleben. Yaparız, ederiz, bakarız. Maşallah, inşallah, kısmet. Am Anfang haben mir so die Fachbegriffe gefehlt. Was heißt Stütze, was heißt Unterzug, was heißt Fensterbank oder so auf Türkisch. Am Anfang kann ich mich erinnern, da hatte ich so einen Skizzenblock immer in der Hand. Und wenn ich was nicht wusste, habe ich es schnell skizziert. Und wenn der Handwerker das verstanden hat, hat er mir das Wort gesagt und ich habe es sofort aufgeschrieben. Und so habe ich so peu à peu die Fachbegriffe gelernt. Yaparız, ederiz, bakarız, maşallah, inşallah. Mein Türkisch war früher ganz schlecht. Die Freunde von meinen Eltern haben sich große Sorgen gemacht um mich. Oh mein Gott, Yıldız, Tuncer, was macht sie? Yıldız heißt meine Mama, Tuncer mein Papa. Eure Tochter wird noch irgendwann mal einen Hans heiraten. Ich bin mir sicher, wenn es so weitergeht, wenn sie immer wieder nur mit deutschen Freunden unterwegs ist und ihre eigene Kultur verliert. Yaparız, geht schon. Ederiz, wird schon. Bakarız. Schauen wir mal. Ja, also ich kriege immer gesagt, ja, ach, Sie haben aber einen Akzent, wo kommen Sie denn her? Und wenn ich dann sage, ich komme aus Deutschland, das ist zum Beispiel, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder so, dann habe ich immer Angst, dass man mich über den Tisch zieht, dass man mir vielleicht einen hohen Preis gibt. Maschallah, Gott schütze dich. Inshallah, so Gott will. Kısmet, Schicksal. Deswegen sage ich, ich komme aus Zypern, weil die Türken, die in Zypern leben, die haben auch einen Akzent. Aber einige nehmen es mir ab, einige nehmen es mir nicht ab. Yaparız, ederiz, bakarız, maşallah, inşallah, kısmet. Das sind die 6 Ausdrücke, die jeder von ihnen beherrschen muss, wenn er in der Türkei geschäftlich überleben will. Hani o saçlarına taç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlüm ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Maşallah Sibel, gut gemacht. Türkisch singen ist in der Türkei oft genauso wichtig wie Türkisch sprechen. Sobald ich ein Taktgefühl hatte und sprechen konnte, habe ich angefangen zu singen. Ich schlage vor, wir erholen uns etwas. Einige von Ihnen haben schon die ersten Bewerbungen hinter sich. Manche haben sogar schon angefangen zu arbeiten. In der Türkei gilt: Wer weniger als 45 Stunden in der Woche arbeitet, hat kaum angefangen zu arbeiten. Samstag ist Werktag. Überstunden werden per Schulterklopfen abgegolten. Bei Emine und Sibel haben sich die Dinge übrigens entwickelt. Emine ist von Izmir nach Istanbul gezogen. Sie ist jetzt Projektmanagerin bei einer britischen Immobilienfirma. Istanbul, die Metropole des Wassers. Istanbul, die Stadt des Gesangs. Und heute tuckert zu Ehren des berühmten türkischen Sängers Barış Manço ein Schiff den Bosporus hinauf. Yar dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yar dostum, selam almayana yiğit denir mi? Yar dostum, altı üstü beş metrelik bez için. Barış Manço, danke für das Tape, Emine. Leider nur eine Aufzeichnung. Barış Manço ist tot. Deswegen erledigen auf dem Schiff andere berühmte Sänger das Singen für ihn. Ja, wir sind gerade auf der Fähre Barış Manço. Und das ist jetzt eine Veranstaltung, die... jetzt müssen wir winken, weil er ist irgendwie drüben, sein Grabstätt ist da drüben und wir sollen winken. Ich bin mit Barış Manço groß geworden, wir kennen alle seine Lieder. Nutzen Sie die Fahrt und schließen Sie Kontakte. Ich empfehle von Deutsch-Türke zu Türkisch-Türke. Er war in Japan und er hat Barış-Elchisse, was sagt man, Frieden-Nesse, Elche? Friedenbotschafter. Essen, ja. Zwischen Japan und Türken. Und er hat in Japan viel gesungen und die Japaner, die mögen ihn. Das ist doch wieder ein Deutsch-Türke, mit dem du da sprichst. Emine? Aber das... Also man behauptet, dass er beim Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin gestorben wäre. Weil die Viagra-Tablette, die er genommen hat, die hat ihm das... Sagen die aber... Aber ich weiß es nicht. Das ist mir ein Mythos. Er ist auch ein Mensch. Es war ein bestimmt ein schöner Guck Tod. Guck mal, was Berlusconi macht. Ne? Ja, genau. Emine, Sibel, hierher. Freut mich, dass ihr den türkischen Klatsch so gut beherrscht. Soziale Schmiermittel, was? Aber ihr solltet jetzt auch Vorbilder für unsere Neuankömmlinge sein. Die müssen dringend Kontakte zu Türken aufbauen, die Deutschland eher auf dem Mond als in ihrer eigenen Biografie verorten. Sonst isolieren sie sich. Wie ist übrigens eure eigene Integration bisher gelaufen? Ich habe gemerkt, als ich hier war und Ramadanzeit war, Fastenzeit, habe ich die ersten 12 Tage gefastet. In Izmir als Bauleiterin auf der Baustelle, da war ich die Einzige, die gefastet hat. Und dann hat man mich, wenn ich zum Beispiel zu Sitzungen, zu Baustellenbesichtigungen oder zu Meetings gegangen bin, dann wurde natürlich Tee ausgeschenkt, Kaffee ausgeschenkt. Und ich habe gesagt, nein, ich trinke nichts. Ach wie, du trinkst nicht, warum? Ich faste. Ah, warst du in einem jungen Alter schon so sündhaft und hast du so viele Sünden, dass du jetzt fasten musst? Und dann wurde ich ausgelacht. Und nach 12 Tagen habe ich kapituliert. Da habe ich gesagt, nee, das musst du dir nicht mal anhören, weil... Also ich denke, dass die Türken in Deutschland, in Europa, viel gläubiger sind als die Türken in der Türkei. Ich kann mit wenig auskommen. Türkische Frauen nicht. Es ist unverständlich für die, wenn ich sage, ach, ich komme auch mit einer Handtasche zurecht. Oder ich komme mit gar keiner Handtasche zurecht. Oder zum Beispiel zu sagen, nein, ich habe heute keine Zeit. Meine türkischen Freundinnen würden es nie sagen. Die würden eher sagen, natürlich habe ich Zeit, obwohl sie überhaupt gar keine Lust haben. Aber wenn ich keine Lust habe, dann sage ich einfach nein. Und das ist Deutsch. Halt, halt, schön und gut. Aber wir machen Handfestes. Existenzgründung. Also, wie läuft es beruflich im Moment? Es ist nicht so einfach. Hier lügt jeder jeden an. Man muss diese Tricks kennen. Und wenn man unschuldig und rein aus Europa kommt, wo alles geregelt ist, wo man, wenn etwas nicht nach dem Vertrag abgelaufen ist, zum Anwalt gehen kann und klagen kann, hier funktioniert sowas nicht. Keine Panik. Am besten wir wechseln den Ort. So, setzen Sie sich hier. Spüren Sie das beruhigende Polster des Sitzmobiliars einer internationalen Beratungsfirma? Die Flure von Price, Waterhouse, Coopers sind sauber. Die Gesichter arbeitsam. Kaan Aksel, gebürtiger Istanbuler und leitender Angestellter von PwC, hat sich bereit erklärt, uns und unsere deutsch-türkischen Existenzgründer zu beraten. Danke, Herr Aksel. Oh, Sie sind schon wieder am Telefon. So, jetzt. Danke. Es herrscht unheimlich viel Konkurrenz hier unter den Bürgern der Stadt. Und meine, wenn Sie an einer Bank aufgenommen werden wollen, dann sollen Sie bestimmt fließend Englisch sprechen können, beziehungsweise eine andere Fremdsprache noch dazu. Ihr sollt ein gewisses Charisma ausstrahlen und für jede Position kandidiert ihr mehr als 20 Leute. Und es ist nicht einfach, genau wie in Deutschland. Konzentration. Vielleicht bewerben Sie sich eines Tages hier um einen Job. Während Herr Aksel spricht, teile ich Karten aus. Darauf notieren Sie bitte Ihre ersten Eindrücke aus dem Arbeitsleben in der Türkei. Emine, Sibel, Lütfen, ihr bitte auch. Das andere Problematik ist Vorurteile seitens der führenden Klasse in der türkischen Gesellschaft. Für viele, die Türken, die in Deutschland aufgewachsen sind, quasi nur Gastarbeiterkinder. Das sind, die kommen aus sehr einfachen familiären Verhältnissen und meist stammen ihre Familien aus östlichen Provinzen. Die Istanbuler Gesellschaft bzw. Gesellschaft in großen Metropolen ist sehr fragmentiert. Und die obere Schicht, die will sowieso mit den anderen Schichten weniger zu tun haben, geschweige denn mit denen, die aus Deutschland zurückkommen wollen. So, die Stifte bitte auch zurück. Ich lese vor. Pünktlich ist hier 2 Stunden zu spät. Kritisches Nachfragen ist Kündigungsgrund. Teamwork gilt als koreanisches Wokgericht. Sind das die Hauptprobleme? Es ist ein Kampf. Die Erfahrung, die ich bei meinem letzten Arbeitgeber gemacht habe, die ist nicht schön und die würde ich auch niemandem empfehlen, dass er die erleben muss. Ich meine, ich habe mich bei der Firma beworben, hatte 3 Gespräche, wurde eingestellt, weil Projekte am Laufen waren. Nach 4 Monaten wurde ich von einem Tag auf den anderen gekündigt, weil wegen der Finanzkrise diese Projekte zurückgestellt worden sind, beziehungsweise abgesagt worden sind, habe ich von Freitag auf Montag meinen Job verloren. Da ich einen Vertrag hatte und auch 1 Monat Kündigungsfrist hatte, bin ich Montag nochmal zur Arbeit gegangen, weil es normal war, dass ich noch 1 Monat arbeite. Und leider wurde ich dann am Montag aus dem Büro geschmissen von dem Buchhalter. Der wollte auch das Handy zurückhaben. Und ich habe gesagt, er soll es mir bitte schon schriftlich geben, dass ich gekündigt worden bin. Wollte er erstmal nicht machen. Und daraufhin habe ich gesagt, er kriegt das Geschäftshandy erst zurück, wenn er mir ein Kündigungsschreiben gibt. Das ist in der Türkei auch nicht normal, dass man einen Vertrag kriegt oder dass man ein Kündigungsschreiben bekommt. Aber da ich als Türkin mit einem deutschen Kopf so überlegt habe, habe ich gesagt, nein, für mich ist es normal. Ich muss ein Kündigungsschreiben haben, weil ich will ja meine Rechte haben. Weil also es sind jetzt 6 Monate. Erste Gerichtsverhandlung habe ich hinter mir. Nur habe ich jetzt das Problem, dass der ehemalige Arbeitgeber jetzt mich verklagen möchte, weil er behauptet, ich habe Unterlagen geklaut. Also meine Anwältin sagt, das wird sich noch mal 2, 2,5 Jahre noch herziehen. Es geht wegen dem Geld. Ich bekomme mein Gehalt nicht, meine Abfindung nicht bekommen. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Also im Moment bin ich auch wirklich kurz davor, große Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, ich gehe zurück. Das hat mich schon richtig traurig gemacht. Mir macht Spaß, dass ich endlich in der Türkei bin, mal in Istanbul leben kann, um ein bisschen was von der Atmosphäre hier zu haben. Und inzwischen bin ich aber auch ein Teil davon, das ist halt wunderbar. Ich spiele in ganz vielen tollen Bands, die hier so die Pauke schlagen, unter anderem auch. Und mir macht es halt vor allem jetzt bei dieser Band hier sehr viel Spaß, dass ich auf dieser wundervollen Straße sitze, Musik mache, so ganz chillige eigentlich und total entspannt mir die Gegend anguckt und das ist wie eine Therapie praktisch. Ne? Das ist Ali Aslan Bay, einer meiner Lieblingsneu-Istanbuler. Ali war mein Kunde vor circa 2 Jahren. Er hatte sich in eine andere Deutsch-Türkin verliebt, die schon hier in Istanbul lebte. Das war sein Anlass, hierher zu ziehen. Im Moment ist Ali leider auf Tournee mit seiner Band, aber ich habe ihn neulich erst besucht. Ali selbst stammt aus dem Saarland. Jetzt bringt er unter anderem den Istanbulern lateinamerikanische Rhythmen bei. Und zwar spiele ich zum Beispiel auf der einen Hand einen türkischen Rhythmus. Dum, dak, dak, dum, dak, dak, dum, dak, dak, dum, dak, dak. Und auf der anderen Hand spiele ich dann einen brasilianischen oder einen kubanischen Rumba Cascara. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ne? Das wird dann so klingen. Das bedeutet, das ist türkisch und das ist kubanisch. Und das ist cool. Das habe ich hier noch nirgendwo gehört. Und das ist dann so eine Erfahrung, die ich halt mitgebracht habe. Ich arbeite hier auch an einer Musikschule und gebe da Percussion-Unterricht. Und dadurch, dass ich mir auch selbst Percussion-Unterricht nehme bei Darbuka-Spielern, bei orientalischen Percussionisten, kann ich diese Erfahrung schön mischen. Ali hat in Deutschland auch Sozialarbeit gemacht, mit Kindern von Einwanderern. Wo ist denn die Stelle, als er mit den Straßenmusikern... So. Hier gibt es natürlich auch sehr viele Straßenkinder. Die kommen aus Tadlabache, das ist hier direkt dem Rathausgebäude. Das sind sie zum Beispiel, ne? Ja, super, sind die Küken neckerlach? Gestern, okay. Also gestern, klödeln halt rum. Also, was haben sie gesagt? Sie haben eigentlich gar nichts gesagt, machen dich einfach nur an. Ne? Probieren es halt immer wieder. Das hat auch irgendetwas damit zu tun, dass sie sich auf der Straße mal wieder beweisen müssen, diese Kids. Die kommen, die werden heute noch 5 Mal an uns vorbeikommen. So kommen sie auch und dann trommeln sie ein bisschen auf deinem Instrument rum. Ja, mich nervt das schon sehr und mich nervt es halt auch dann so zu den Kindern zu sein, wie sie alle hier sind. Und die kriegen auch ganz oft, glaube ich, eine auf die Kappe oder so. Ne, dass die Leute handgreiflich werden oder ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch missbraucht werden oder so. Und dann tut das einem leid. Also mir tut das wirklich sehr leid und ich werde auch mit Özlem zusammen, meine Freundin, wir werden halt was für diese Kinder machen und ich habe auch schon eine Gruppe zusammengetrommelt, die sich sehr für Trommeln und überhaupt für diese ganze Instrumentalgeschichte interessieren. Und wir wollen da mal ein Projekt mit denen starten. Dass man die, da steckt nämlich so eine ganz, ganz tolle Energie dahinter. Apropos handgreiflich. War da nicht so ein Typ, der offensichtlich ein blaues Auge hatte? Hier. Hat der dir eben erzählt, dass er von der Polizei verkloppt wurde? Kann ich mir schon vorstellen. Also die rennen hier ganz oft strack in der Gegend rum und legen sich halt einfach mit der Polizei auch an. Und die Polizei hier kennt einfach keinen Spaß. Als ich ganz frisch in der Türkei war, bin ich mit Özlem rumgerannt. Wir haben uns eine Wohnung gesucht, da haben wir nach einer Adresse gefragt, und zwar ein paar Polizisten. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Angst vor der Polizei gehabt. Und das war kurz nachdem ich aus Deutschland kam. Und zwar war das so kurz nach der WM in Berlin. Und wir haben in Berlin eine riesen Party gefeiert auf der Fanmeile. Mit einer Band auch haben wir da gespielt, mit einer Samba-Gruppe. Und wir waren da ein paar Tage mit der Polizei zusammen. Und dann kommst du von da hierher und dann stehst du vor einem Polizisten, den du einfach nur fragst, ey, wo ist denn hier die und die Adresse? Und der guckt dich so an, als ob er denkt so, sag was Falsches und ich hol dich direkt mit. Das war halt so ganz klar. Und also da bin ich wirklich geflüchtet. Hier sind wir wieder zur letzten Runde von Back to Bosporus, unserem Quiz für Deutsch-Türken in der Türkei. Wertes Publikum, einen extra Applaus bitte zum Finale für Rukiye! Rupie, wollen Sie wirklich weiterspielen? Ja. Ja. Das ist der Mut, den Sie für eine erfolgreiche Existenzgründung in der Türkei brauchen. Aber heute können Sie es ja auch anders schaffen. Denn Glück braucht jeder. Vor allem, wenn es weder die deutsche noch die türkische Regierung wirklich interessiert, was aus Ihnen wird. Also, Rukiye, die Zeit läuft. Welches ist im Durchschnitt das erfolgversprechendste Arbeitsverhältnis für Deutsch-Türken in Istanbul? Ist es A, ein freier Job in der freien türkischen Wirtschaft, B, ein Angestelltenverhältnis bei einer türkischen Firma, C, ein Angestelltenverhältnis bei einer westlichen Firma mit einem türkischen Vorgesetzten oder D, ein Angestelltenverhältnis bei einer westlichen Firma mit einem westlichen Vorgesetzten? Das ist Ihre Frage? Was meinen Sie, warum ich heute hier bin? Das weiß jeder, der ein paar Monate in der Türkei ist. Natürlich D. Ein Angestelltenverhältnis bei einer westlichen Firma mit einem westlichen Vorgesetzten. Das in Istanbul, das ist der Traum. Richtig! Und genau diesen Traum haben Sie gewonnen! Feste Arbeitszeiten, ein Arbeitsvertrag, Kündigungsschutz, Mitspracherechte, alles, woran Sie gewohnt sind. Ich vermisse deutsche Bürokratie. Ich vermisse es. Ja, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Behördengang habe oder zur Bank muss, dann vermisse ich das, dass ich da einfach hingehe und ich weiß, wo ich hin muss und muss da nicht irgendwie zigmal fragen oder brauche einen halben Tag, bis ich herausfinde, wo ich hin muss. Guten Käse. Käse habe ich auch vermisst. Oder ich vermisse mal, also die Arztbesuche. In Deutschland habe ich mich aufgeregt, wenn ich dann einen Termin hatte, bin da hingegangen, muss aber trotzdem eine halbe, dreiviertel Stunde warten. Da habe ich mich aufgeregt. Aber hier brauche ich ja für einen Arztbesuch einen ganzen Tag. Oh Gott, ich war vor 2 Wochen war ich in München und ich habe Frühstück, Mittag, Abendessen nur Brot mit Käse gegessen. Ganz feinen, leckeren Dinkel, Roggen, Vollkornbrot, alles. Kürbiskerne. Schwarzbrot, Schwartau-Marmelade, Tempo. Ja, Nutella hatte ich sehr vermisst. Nutella, ja, und grüne Äpfel, solche einfache Sachen. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, irgendwo eine Wurstbude und ich hole mir direkt eine Bockwurst. Also wenn die Türken hier wüssten, wie geil eine Bockwurst schmeckt, dazu eine Flasche Bier, dann würden die das direkt hier einführen, aber irgendwie kriegen die Kurve nicht. Ja, mein absoluter Wunschtraum wäre, wenn Istanbul im Saarland wäre. Ich vermisse München schon, aber ich freue mich dann auch jedes Mal wieder nach Istanbul dann zurückzufliegen. Jetzt kommen wir zum Hotel. Wir sehen ja, Titanic ganz gewaltig steht da. Von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. 2 Stunden werde ich Musik machen. Das ist Attila, sehen, Attila Karban. Vielleicht kennen ihn einige aus der Gruppe. Attila war nämlich mal berühmt bei Deutsch-Türken in Deutschland. Jetzt denken Sie kurz nach. Genau, es muss was mit Fernsehen sein. Und zwar war er Fernsehmoderator beim ersten deutsch-türkischen TV-Sender in Berlin, TD1. Heute Abend nimmt Attila uns aber zu einem Konzert mit. Er ist nämlich eigentlich Musiker in einem Istanbuler Edelhotel. Stellen Sie sich vor, mit 23 Jahren als blutjunger Jazzpianist hat Attila am Istanbuler Bahnhof einen Zug nach Deutschland bestiegen. Ein amerikanischer Musikmanager hatte ihn engagiert für die US-Truppen in Deutschland. Vor ein paar Monaten, mit 65, ist Attila in die Türkei zurückgekehrt. Ich habe gesagt, ja, wie lange denn noch? Ich will ja nicht in Deutschland sterben unbedingt. Und in letzter Zeit mit diesen Hartz-IV-Geschichten, Arbeitsämter. Ich habe auch in Berlin leider in eine schlimme Wohngegend, wo die Nationalisten gewohnt haben, in Marzahn. Und ich habe also meine Identität wirklich mal, nicht mal meine Nachbarn wussten, dass ich aus der Türkei komme. Es war also gefährlich, habe ich mir so eingebildet. Ich habe nicht so schön, also in der letzten Zeit nicht so schön gelebt. Nach bestimmtem Alter kriegt man nicht so viel Aufträge als Musiker und so weiter. Ich habe gesagt, gut, also 42 Jahre reicht. Jetzt kannst du mal probieren. Ich habe ja die deutsche Staatsangehörigkeit inzwischen bekommen. Was kann mir passieren, wenn es hier in der Türkei nicht alles klappen sollte? Aber nein, ich war angenehm überrascht. Also ich habe eine Türkei gefunden, voll modernes Land. Da vorne in den Aufzug, bitte. Oben haben Sie einen wunderbaren Blick über den asiatischen Teil Istanbuls. Man schaut wirklich auch mal gerne von oben auf so viele Menschen, statt immer dazwischen zu stecken. Was war noch mal der Anlass für deine Rückkehr, Attila? Der Beginn deiner Rente in Deutschland, hast du gesagt. Das war natürlich keine leichte Entscheidung. Meine Freundin, sie ist auch eine Künstlerin, sie ist Akademikerin, sie ist Malerin. Ich habe sie gefragt, ob sie mitkommen würde. Sie hat sofort ja gesagt. Mein Cousin, der lebt ja hier in Istanbul, der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Er war auch in Deutschland und erkennt, was das bedeutet, wenn man nach so vielen Jahren in die Heimat wieder zurückkommt, mit allem drum und dran, sich also zurechtzufinden. Freunde, nur technisches Problem hier. Das klingt ein bisschen blöd, aber ich bin ein Fan von Atatürk. Atatürk ist der Vater der Türken. Der hat in 1923 die Türkei, also die türkische Republik, gegründet. Er hat damals gesagt, Nemutlu Türküm diyene. Nemutlu Türküm diyene heißt, klingt ein bisschen blöd. Was für ein Glück, dass man sagen kann, ich bin ein Türke. Ach, ich möchte nicht so nationalistische Parolen, das möchte ich überhaupt nicht. Jeder Mensch ist sehr stolz über seine Heimat. Also ich bin stolz. Und ich bin auch sehr, wie soll ich sagen, als türkischer Mensch, wenn ich mein Land mal vernünftig vertreten kann, ich habe ja im Ausland viele Konzerte, bei vielen Botschaften, vor vielen Präsidenten habe ich gespielt, habe ich Konzerte gegeben. Ich habe quasi als Botschafter mein Land präsentiert. Deswegen bin ich stolz. Und Gott sei Dank, ich bereue nicht einen einzigen Tag, dass ich Musiker bin. Und das hat mich auch jung und frisch gehalten. Ich habe zum Beispiel festgestellt, bei vielen, die erfolgreich waren, während Uni-Studiums, sie waren 2 Jahre oder 1,5 Jahre in Istanbul oder Ankara. Aber wenn sie irgendeinen Jungen aus Berlin oder Frankfurt oder München in Istanbul platzieren, wie können sie erwarten, dass er sich hier so angliedert? Das ist nicht so einfach. Warum habe ich studiert? Ich habe studiert, weil ich Karriere machen möchte. Ich habe studiert, weil ich was für mich machen wollte. Aber für die türkischen Frauen ist es so Prestigeobjekt. Okay, sie haben jetzt Architektur studiert, sind jetzt Architektin. Aber wenn sie heiraten, dann wollen sie nicht arbeiten. Dann wollen sie eher daheim sitzen und das Geld der Ehemänner ausgeben. Typisch Deutsch-Türken. Und ich nicht mehr. Ich bin halt mehr Türke geworden. Also Denkweise, sogar die ganzen Scherzen, alles ist bei mir viel türkischer geworden. Dass ich mehr das Deutsche in mir habe, das habe ich herausgefunden in der Türkei. Mir wurde gesagt, ich soll mich anpassen. Ja, inwiefern anpassen? Ich meine, wenn ich mich 100% anpasse, dann bin ich nicht die Emine, die ich bin. Ich meine, wenn mein Vorgesetzter mir was sagt, und es ist, oder ich soll was machen und es ist nicht richtig, dann zeige ich meine Meinung. Aber das mögen diese türkischen Vorgesetzten nicht. Wenn ich hier überlebe, auch wenn es sich träumerisch anhört, wenn ich hier zurechtkomme und alles begleichen kann, meine Miete, mein Essen, brauche ich nicht mehr Luxus, denn ich bin hier wirklich glücklich. Es gibt nicht viel Natur, aber einfach nur auf dem Bosporus zu sehen, die Schiffe zu hören, von der europäischen Seite in Eminönü einsteigen und dann in Kırıkkale aussteigen, auf der asiatischen Seite. Es ist wunderschön und ich will das mit nichts tauschen. Mit nichts. Ich bin ja jetzt nicht für immer hierher gekommen. Ich wollte meinen Wunsch und meinen Traum einfach in der Türkei zu leben und die Türkei näher kennenzulernen, meine Kultur. Ich meine, woher komme ich? Ich meine, du bist Türkin, sprichst aber die Sprache nicht so gut. Also gehst du in die Türkei, lernst die Sprache, lernst die Kultur. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal wieder zurückkehren werde nach Europa. Die Zeit wird kommen, wo ich dann meinen Koffer wieder packe und in den Flieger und ab nach Deutschland oder Europa. Mein Name ist Fatma Gül. Die meisten von Ihnen kennen mich inzwischen. Ich werde Sie auch auf Ihrem Flug zurück nach Deutschland begleiten. Alman Juwais, wir machen die Heimat möglich. Wenn Sie rechts aus dem Fenster schauen, sehen Sie unter sich den Bosporus schimmern. Sehen Sie die Lichter links? Der Hafen von Karaköy. Nächsten Samstagabend habe ich dort ein Date in einem sehr schönen Sushi-Restaurant. Mit einem echten Türken. Halb Tscherkesse, halb Lase. Bis dahin sollten wir also spätestens aus Deutschland zurück sein. Es gibt so günstige Flüge für 100 Euro hin und zurück. Man ist in 2,5 Stunden da. Es ist wunderbar. Ich glaube nicht, dass ich ohne in Deutschland 2-3 Mal im Jahr oder 4 Mal im Jahr zu besuchen hier leben könnte. Ich möchte Berlin, ist ja meine zweite Heimat, nicht vermissen. Bitte greifen Sie jetzt nach Ihren beim Herflug unter dem Sitz verstaubten Kindheitserinnerungen. Spätestens am deutschen Zoll kommen Sie ohnehin hoch. Für den Fall unerwarteter emotionaler Turbulenzen bitten wir Sie, die Wirklichkeit Ihres Istanbuler Lebens während des gesamten Fluges nicht abzulegen. Das gilt auch für die Dauer Ihres Aufenthalts in Deutschland. Sobald Sie Ihre innere Reiseflughöhe erreicht haben, lehnen Sie sich bequem zurück. Schließen Sie die Augen. 10.000 Meter Abstand zum Boden sind ein guter Abstand zu allem. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Verraten Sie bitte niemanden, in welcher Sprache Sie jetzt träumen. In welcher Sprache träumst du? Fühlst du dich mehr deutsch oder fühlst du dich mehr türkisch? Ich fühle mich in beiden Sprachen wohl. Aber wenn ich über Gefühle rede, dann rede ich auf Türkisch. Wenn ich sauer bin und meine Emotionen richtig deutlich auf den Punkt bringen will, dann rede ich auf Deutsch. Mit meinen deutsch-türkischen Freunden reden wir unsere eigene Sprache, das ist deutsch-türkisch. Wir mixen alles. Ich fühle mich in beiden Sprachen wohl, wie ich mich auch in beiden Ländern wohlfühle. Aber ich kann einfach immer noch nicht sagen, wo mein Zuhause ist, aber ich fühle mich hier in Istanbul glücklich. Sehr sogar. Back to Bosporus. Existenzgründung auf Deutsch-Türkisch. Von Patrick Batarilo. Mit Serpil Demirel, Anne Lessmeister und Tana Sahintürk. Ton und Technik Dietmar Rözel und John Krohl. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2011. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.